2, 3, 4, Pogo Radio. Ich bin Buddha, Buddha, Buddha Funk. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger und wenn heute nicht der 23.04. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung und zu Gast ist heute Abend die Katinka Buttenkotte. Kotte, richtig, ja. Ja, ist das ein Künstlername? Nee, der ist echt. Wahnsinn. Toll, ne? Der ist toll, ja. Ja, haben meine Eltern sich richtig was bei gedacht. Ja. Ich habe keine Ahnung was, aber haut hin. Ja, besser als Kevin. Ja, bei Kevin, ja. Das hätte auch zu Irritationen geführt, nämlich ja. Auch an irgendwann, ja. Ja, du bist Buchautorin und Kabarettistin, steht bei Wikipedia. Soweit habe ich mich informiert. Da haben die nicht gelogen. Also ich bin eher Vorleserin. Ich schreibe die Bücher erst und dann lese ich draus vor, beziehungsweise zwischendurch, um mal einen Test vor Publikum zu machen. Dann schreibe ich noch manchmal für verschiedene Zeitungen, für eine Elternzeitschrift zum Beispiel. Die wollen mich da als Nichtbeteiligte haben und so Sachen, ja. Das mache ich. So als die lachende Dritte oder was? So ungefähr, ja. So Pech gehabt heißt die Kolumne. Nee, heißt sie nicht. Die heißt Spielplatzreport. Aber das ist wirklich, wo ich dann sehe, ich finde Kinder jetzt nicht schlimm, aber Eltern können es werden und das soll eher so mahnen, das nicht zu tun. Aber das ist wirklich... Du hältst dich dann so über Wasser, über Honorar... Wie nennt man das? Honorar? Arbeit? Ja, doch, Honorar heißt es bei uns. Honorararbeit, ne? Irgendwie. Ne? Also du schreibst für verschiedene Zeitschriften und. Genau, wenn ich auftrete, ist es Gage, sonst ist es Honorar. Richtig, das muss ich mal in die Rechnung schreiben. Ich muss es mir angewöhnen. Nicht Schmerzensgeld, ja. So ist das. Ja, wie ist es eigentlich mit der Schreiberei? Das ist ja eigentlich noch schlimmer, als jetzt Musiker zu sein, ne? Weil man kann ja eigentlich so Bücher, also mit Büchern kann man ja kein Geld mehr machen, habe ich mir sagen lassen. Oder konnte man noch nie. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob es schlimmer ist als Musiker sein. Ja. Also da ich weder singen kann noch ein Instrument spiele, kann ich das nicht sagen. Das wäre für mich Musiker wahrscheinlich schlimmer. Wenn du Musiker bist, ist es wahrscheinlich schlimmer, weil du denkst, du kannst immer noch Rockstar werden. Das ist, dass du immer diese Hoffnung hegst. Und Schreiberei ist eine Mischung aus dranbleiben und Glück haben. Ja, du könntest ja auch mal vielleicht so ein... Also sehen so ein Buch schreiben wie Die Fängerin im Roggen oder sowas und dann Die Fängerin, ja. Und dann hast du dann für Lebzeiten ausgesorgt. Ja, das weil ist alle Schüler müssen das dann lesen und ja, das ist ja der kaufen. Plan. Und ich denke, ich werde auch direkt die Sekundärliteratur dazu schreiben und worum es geht, damit die Schüler nicht immer so dran arbeiten müssen. Das hat mich in der Schule immer sehr genervt. Also das ist dann direkt, worum es geht, so Fußnoten. Ja, hier müsst ihr sagen, Wendepunkt. Und die Zusammenfassung, die man dann im Internet runterladen kann. Ja, ne? Direkt wenn man dabei. Die Hausaufgaben, ja. Damit nicht mehr ewig darüber gerätselt wird, damit die mal anständige Sachen hinterher machen können. Ja. Ja, ein gutes, also was heißt ja ein gutes, aber ein erfolgreiches wird reichen, ist klar. Kann ich mich natürlich so... Was jetzt auch ganz toll ist, was man jetzt machen kann, man kann sich irgendwas aus den Fingern saugen und dran schreiben, es ist ein Sachbuch. Nur weil es kein Roman ist. Ich kann, was weiß ich, man kann sowas wie Deutschland schafft sich ab und es ist ein Sachbuch. Mhm. Das ist toll. Das mache ich aber nicht. Ja, aber dann komme ich dann in die Talkshows rein. Da gibt es immer 500 das Euro, ist meine ne? größte Auftritt. Sorge. Ich versuche so zu schreiben, dass ich nicht zu Markus Lanz muss. Bisher klappt es. Also, wenn man sich auf dem schmalen Grat hält, dass man nicht stirbt und nicht bei Markus Lanz landet, dann klappt das. Man ja. braucht ein bisschen Orientierung bei der ganzen Sache. Oder bei dem Arzt da, ne? Ja, bei dem ja. Arzt. Auch nicht beim Arzt landen. Das ja. ist auch noch sowas, was man sich für sein Leben merken sollte. Ja, nee, dieser Arzt, dieser Comedy-Arzt. Der Comedy-Arzt, der ja. von Hirschhausen. Genau, ja. Der ist auch Kabarettist wie du. Der ist eigentlich Kollege, ne? Der ist Kollege, ja. Ja, und was macht man eigentlich als Kabarettist? Also ich sehe die ab und zu beim Fernsehen und meistens, ich bin halt ein humorloser Typ, ne? Oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie ist ja eigentlich schwierig, oder? Leute bewusst zum Lachen zu bringen, oder nicht? Oder ist es nicht vielleicht sogar schlimmer, wenn die Leute lachen an Stellen, wo man eigentlich... Wo sie nicht sollen? Ja, oder wo man denkt... So, wenn ich hinfalle total, direkt, wenn ich auf die Bühne gehe. Der war total armselig, der Witz. Und jetzt lachen sie drüber, den habe ich jetzt nur eingebaut, um irgendwie, weil ich genau weiß, jetzt lachen wieder die Idioten. Ja, ich versuche, die Idiotenwitze zu vermeiden. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht im Fernsehen. Das könnte daran liegen, ja. Ja, was macht man da? Also es gibt jetzt immer so das... es gibt ja dieses uralte Ding, ist das jetzt Comedy oder Kabarett, und da kann man sich ja unglaublich dran aufreiben. Also alle Leute sagen immer, ich will nicht in eine Schublade gesteckt werden, aber natürlich generalisieren wir das alles und so. Kabarett, was ich ja eigentlich mache, ist vorlesen. Ich moderiere auch zwischendurch, aber ich lese es ja ab, ich bin ja eigentlich Vorleserin. Und dann sagen die, naja, für Kabarett war es ja nicht politisch genug oder sowas, aber Kabarett ist ja nicht nur politisches Kabarett, und politisches Kabarett ist nicht automatisch, wenn ich was über die Frisur einer mhm. hochrangigen Politikerin sage oder sowas. Es gibt da ganz komische Grenzen und weiter. Also solange ich das machen kann und ich hoffe, die Leute lachen an den richtigen Stellen oder lassen es bleiben an den richtigen Stellen, dann bin ich damit zufrieden. So. Es ist natürlich, wie du sagtest, wenn die an den falschen Stellen lachen, dass du denkst, ja, aber dann hast du vielleicht was auch ein bisschen falsch gemacht, wenn du doofe Witze einbauen musst. Manchmal musst du das natürlich, wenn du vor 30 Minuten vorm Saal stehst und da kommt nichts raus, dann kommt das schon mal durch, dass du halt was Plattes probierst und dich dann neu einzunorden. Aber dann hoffst du trotzdem, es ist vorbei. Aber das passiert zum Glück selten. Ich habe nettes Publikum. oder gnädiges oder ja. alle Sozialarbeiter wahrscheinlich. Ja. Kannst du mir auch eine drehen? Ja, ich nehme einfach die hier. Toll, ne? Danke, mit Filter. Ja, mit Filter, klar. Dann hat man es auch geschafft, ja. wenn man das so lässig nebenher mit Filter schafft. Ja, ich habe ja natürlich vorher ein bisschen recherchiert, weil ich cool. Angst hatte, dass ich irgendwie dann da hocke und dann nicht weiß, was ich dich fragen soll oder wenn das Gespräch stockt. Mhm. Na, da habe ich mir gedacht, lese ich mal irgendwie mal, gucken mal deine Webseiten an, da, ne, Facebook und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, das letzte Buch hast du tatsächlich vor 2 Jahren veröffentlicht. Ne? Ja. Also seit anderthalb. Ja, man kann auch so sagen, seit 2 Jahren hast du nichts mehr in Buchform veröffentlicht und seit 2 Jahren bist du bei Facebook angemeldet. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? ich vermute, ist das so deutlich? Nee, also ich hatte ja diese offizielle Website und das läuft ganz gut. Ich meine, da mache ich ja auch das berühmte Tatort-Orakel, das sind ja 10 Minuten am Tag, die es braucht. Nee, das ist einfach eine Sache, dass ich mehr für die Bühne gemacht habe, mehr für andere Leute. Das ist halt eine Sache vom Verlag auch, weil ich dann jetzt das nächste große Ding, die Leute sollen erstmal heiß werden über 2 Jahre lang und dann kommt das nächste. Ist halt nicht immer so, wie du es denkst und ich weiß nicht, es birgt ja auch nicht unbedingt für Qualität, wenn du alle halbe Jahre was Neues raushaust. Ist da, ja, warum? Macht ja zum Beispiel Stephen King. Sinclair macht das auch, ja, ich weiß. Stephen King macht das auch. Ja, ich weiß. Mhm. Nee, da bin ich nicht ganz so. Hat Stephen King Facebook? Dann wird es ja im Umkehrschluss bedeuten. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Oder doch, vielleicht im Verlag, aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie was. Doch, der ist ganz, ganz. Das hast du auch der schon ist bei geguckt. Twitter ist er ganz fett Ach, dabei, was? Ja. Ja. Ja. Da bin ich zum Beispiel nicht. Guck, das ist an mir vorübergegangen. Ja. Sonst hätte ich ja gar keine Zeit mehr. Ja. Aber das sind ja mal hochbrisante Fragen seit 2 Jahren. Das ist eigentlich normal so in meiner Branche. Also Anthologien und sowas schon. Doch, da musst du mal gucken. Hast dich nicht richtig informiert. Aber das ganz Anfang 2015 kommt was. Findest du das zu lange, ne? Nee, gar nicht. Nee, das geht. Nee. Ja. Nee, und dann ist halt noch das so. Das alte wenn man, Buch ist ja auch noch gut, das haben ja noch gar nicht alle gelesen, da rate ich noch ein bisschen. Du schreibst ja deine Bücher wahrscheinlich am Computer, ne? Am Computer doch mittlerweile. Genau, und dann ist doch der Klick zu Facebook doch ziemlich nah. Also oder auf Spiegel Online oder sowas oder irgendwie auf andere Seiten, wo man halt ganz so hinsurft. Ist es dann nicht so schwierig, eine Seite zu füllen, weil man ständig irgendwie abgelenkt ist, weil ständig irgendwo was Wohnst blink du bei macht? Mir im Schrank? Weil irgendwas blink macht und dann irgendwie schon deswegen, klack. Wenn ich wirklich, wirklich schreiben muss, dann lasse ich mir von meinem Freund Facebook ausschalten. Oder ich komme am besten an den Tagen, wo es wirklich Internet kaputt ist. Ich hatte auch mein Büro, da hatte ich keinen Internetempfang. Das ist, du hast recht, das ist schon, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es lenkt einen schon ab. Wenn man wirklich am Computer sitzt, mich lenkt es natürlich ab. Ist das furchtbar. Also, man ist ja dann noch wie so ein kleines Kätzchen, das auf Bewegung geht, blink, blink, blink. Und das muss ich irgendwie. Genau. Ja, aber ich glaube, irgendwann hat man die Schnauze voll davon und dann lässt man es. Und dann arbeite ich ganz gut und zackig. Ja. Ja. Weil du musst ja auch immer überlegen, man verdient damit seinen Lebensunterhalt und dann es ist eine Menge Selbstdisziplin, die man dann irgendwann aufbringen muss, aber dann sagst du so, jetzt reicht's auch. Vor allem ist dann vieles auf Facebook oder so oder im Internet oder auch Spiegel Online und das gleichzeitig ist auch so blöd, dass du denkst so, mache ich lieber selbst und dann mach es halt lieber selbst. Ja. Ne? Also dann, da steht so viel Scheiß, den kann ich auch schreiben. Ist auch ein bisschen Ermutigung. Ja. Ja, wir können noch was spielen. Jo. Du kannst jetzt, ich mach so, seit neuestem mache ich sowas. Spontanwunsch. Ja, genau. Du sagst einfach einen Begriff, ja. Also ein Wort. Mhm. Ne? Kein Titel, das wäre zu einfach. Ein Tun-Wort oder Wie-Wort oder Adjektiv, wie nennt man sowas? Wie-Wort oder Adjektiv, da bin ich jetzt echt gespalten, was ich nehmen soll. Irgend sowas halt, ne? Und ich tippe das da oben meine Suche ein. Ja. Und anhand dieser Ergebnisliste suche ich. Aber es muss ein Wie-Wort oder ein Adjektiv sein. Nein, das oder, kein oder Nomen. Kann auch ein Hauptwort sein oder ein Nomen. Weiß ich, wo ich total gespannt bin, was oder rauskommt. Akkusativ. Weiß zwar nicht, was es ist, aber klingt ich gebe gut. Dem, was da rauskommt. Demo-Tape wahrscheinlich. Ja, Demo-Tape, nee. Ja. Total gespannt wäre ich jetzt, und das ist jetzt kein Musikwunsch, aber es wäre mal interessant, ob es noch einen anderen Song gibt, aber wenn wir jetzt einfach Bikini Girls eingeben, ob da tatsächlich das rauskommt, was ich meine. Warte mal, ich muss jetzt erstmal machen nur Titel. Ne? Mhm, mach Titel. Das ist ja hochtechnisch. Bikini, ne? Mhm. Dann Bikini Bitch. Ist ach was. Fast gleich. Oder Bikini Diet. Ich hätte noch mit Bikini Kill gerechnet, aber ich hätte tatsächlich gerne von den Cramps Bikini Girls vs. Machine Guns. Ah ja. In der Mitte. Ja. Ginge das? Natürlich. Super. Uns ist hier. Aber gleich geben wir ein Akkusativ ein. Kismet, and mayhem, mayhem was born for a while. You Ja, hier ist immer noch Pogo Radio im Bermudafunk oder live bei punkrockersradio.de und Katinka Buttenkotte sitzt neben mir. Ich sprich das nicht so aus, als hättest du was Ekliges gegessen. Ich muss mich irgendwie daran hindern, nicht Kuttenbotte zu sagen. Ja, viele tun das. Aber es ist Buttenkotte. Ja, und du bist erfolgreiche Buchautorin. Total erfolgreich. Ja. Das wird mir ja in Deutschland ziemlich schnell, weil es ja anscheinend auch gar nicht so viele gibt, ne? Nee. Die was schreiben. Nee, da kann ja kaum noch einer. Ja. Ja, so ein Akkusativ, den kriegen wir wenigstens sauber geturnt. Schwierig. Nee, will kaum einer. Also man, höchstens vielleicht 70.000 Debütanten, die dann versuchen, ihre Romane oder was weiß ich unterzubringen und davon wird ein Zettel genommen. Nee, es sind echt wirklich wenige, die es versuchen. Du hast vollkommen recht. Ja. Ja, aber es gibt immer mehr die dann so irgendwie dann mit Anfang 40 dann meinen, so ihre... Das weiß ich nicht, das liegt in weiter Ferne. Ja, dann irgendwie, nee, dann plötzlich anfangen, irgendwie das Buch für sich zu entdecken und dann Bücher schreiben und vorher ein bewegtes Leben gehabt haben und meinen halt, dieses bewegte Leben dann in Buchform präsentieren zu können. Mhm. Und also das möchte ich jetzt abwerten. Würde ich auch gerne machen, wenn ich schreiben könnte. Wenn es wirklich ein bewegtes Leben war, kann es ja auch interessant sein, wenn es gut erzählt ist. Ja, genau. Ja. Aber ich hätte gerne Tipps von dir an diese Menschen da draußen, die sowas gerne machen. Wie fühlt man eine weiße Seite Papier? Oder wie fängt man überhaupt an? Ist es nicht so ein innerer Kampf? Tatsächlich erstmal leben ist kein schlechter Gedanke. Also ich mache das so, erleben, aufschreiben. Es gibt ein ganz interessantes, leider nicht so gut gelungenes Buch von Chuck Palahniuk, der das Buch zu Fight Club geschrieben hat. Der meint, er macht das auch so und dann hat er ein Buch geschrieben, was halt darüber geht, dass er schreibt und lebt und das er auch immer abwechselnd macht. Nur hat man da bei dem Buch da mitbekommen, er hat ein bisschen zu viel Geld zwischendurch in die Finger bekommen. Mhm. Und dass er sich dann so Sachen leisten konnte, fährt zu irgendwelchen, was weiß ich, Wrestling-Dings und ist da immer VIP. Das macht es allerdings kaputt. Also nicht so viel Geld annehmen. Das ist, armer Poet bleiben hilft bestimmt. Nicht glaubt man wäre der Erste, der das macht. Und beim Film sagt man immer Hauptsache eine tolle Story, aber ich finde Hauptsache gut erzählt. Dann geht für mich Logik und so ist dann tatsächlich zweitrangig. Mhm. Und ich kann mir fast alles anhören, solange es gut erzählt bzw. gut geschrieben ist. Wenn ich dann wirklich meine, wow, das, was ich da geschrieben habe, also angenommen, da sind wir schon so weit, das ist überhaupt mein Tipp, wenn ich schreiben will, einfach schreiben, löschen kann man immer noch, wie der Mathelehrer sagte, behalt den Lösungsweg bei, durchstreichen, nicht weglernen, löschen kann man immer noch, dann tatsächlich es nicht direkt zu den Verlagen schicken, sondern sich einen Literaturagenten oder eine Agentin suchen und dann dem muss es gefallen und da gibt es auch unterschiedliche Literaturagenten, denen unterschiedliches gefällt und der kann es dann weiterreichen, sonst hast du keine Chance. Ja, es gibt ja auch viele, die machen das dann so. Ich sollte auch sagen, junge Mädchen lernen erst was Vernünftiges. Ist bestimmt auch nicht schlecht, habe ich jetzt vergessen. Ja, muss man ja auch, weil es muss ja irgendwie, also man muss ja nicht vernünftig lernen, man kann ja auch in der... Was Unvernünftiges lernen, Clownschule. Man kann ja auch, oder in der Kneipe shoppen oder sowas, ne? Oder putzen gehen, das ist ja auch okay. Ja. Also man muss ja einfach nur gucken, dass die Kohle irgendwie für die Miete oder fürs Futter reinkommt. Das stimmt. Mehr braucht man ja nicht eigentlich. Nein, erstmal nicht, genau. Hungrig bleiben, Tiger, wie es bei Rocky heißt. Ja. Ganz genau. Das würde ich vorschlagen. Ja, und dass es Tage gibt, wo man nicht schreiben kann oder das, was man geschrieben hat, wirklich Murks ist, das gibt es auch. Das nennt sich Schreibblockade. Das zeichnet einen Schriftsteller aus. Ja. Wenn man immer kann, dann ist auch was nicht in Ordnung, denke ich. Und davon ausgehend, dass das... Ich weiß nicht, machst du Musik? Nee. Zum Beispiel? Nee, um Gottes Willen, oder? Ja, aber habe ich 10 Jahre lang gemacht. Ja, und warum hast du aufgehört? Weil es irgendwann mal Quatsch war. Quatsch? Ja. Das Ergebnis hat dir nicht gefallen. Ich bin halt erstmal nicht musikalisch. Also, und das hast du nach 10 Jahren festgestellt? Nee, das habe ich schon vorher gewusst, aber ich habe ja Punkrock gemacht. Ja, toll. Und ich war da ja mehr oder weniger nur Bassist. Ach, ja. Okay, dann warst du natürlich. Ich war ja kein Musiker. Ja, dann hindert Musikalität natürlich furchtbar an der ganzen Sache. Ja. Und, aber Bassist, dem irgendwann auffällt, dass er nicht musikalisch ist, dann ist natürlich dann so ein Wendepunkt erreicht. Das habe ich ja von Anfang an gewusst, dass ich das nicht kann. Aber deshalb habe ich ja Punkrock gemacht. Ja, und aber eigentlich ist das die beste Voraussetzung, 40 Jahre lang weiterzumachen. Ich bin ja auch öfters mal Tourbegleiter. Mhm. Und was mich da halt stört, ist immer dieses ewig lang hinfahren. dann rumhängen, bis es anfängt. Ja. Dann steht man so eine halbe bis dreiviertel Stunde auf der Bühne und dann ist alles vorbei und am Schluss ist man rotzbesoffen. Ja. Das ist zwar schön, aber im Endeffekt ist es... Das ist immer wieder wie mündliches Abi, ne? Man macht den ganzen Vorbereitung, der irgendwas kommt schon dran und dann ist es wups vorbei und man ist besoffen. Ich habe noch nie Abi gemacht, aber ja, vielleicht ist es also so. Das braucht man auch nur einmal und dann ist ja. Ja. Aber das ist ja viel im Leben. Man wartet und wartet und das ist ja das Tolle an Bücher und Filmen. Du hast da ein Buch zwischen 200 Seiten und einen Film von 90 Minuten und die Leute stehen immer so geil zwischen irgendwelchen Wendepunkten, müssen Entscheidungen treffen und so. Aber im richtigen Leben wuscht man ja manchmal an was vorbei und wartet viel ab. Deswegen brauchen wir dieses andere Leben, damit wir denken, ha, doch alles eigentlich ganz toll. Und ja, das Schöne, denke ich mir mal, am Schreiben ist ja das, dass du kein allein Musiker, was... Keine Mitmusiker, keine Bassisten, du, das ist ja, schon genau, mal super. Ja. Du musst keine Termine einhalten, du bist eigentlich komplett auf... Ja, nee, also Termine einhalten jetzt nur für dich, aber jetzt, ne, du hast keinen Proberaum oder du brauchst eigentlich nur ein Blatt Papier und einen Stift. Oder halt einen kleinen Computer so oder sowas. So wie ich schreibe oder so unleserlich dann noch einen Computer, aber den hat ja jetzt tatsächlich... Ja, das ist jetzt... Habe ich es auch schon geschafft, mir einen zu besorgen. Das schätze ich tatsächlich auch, dass ich dabei allein sein kann und dass es wirklich deine eigene Verantwortung ist. Das kann natürlich auch... Du kannst natürlich niemand anders dafür die Schuld geben. Ja, das Scheitern, du kannst nicht sagen, da warst du aus dem Takt, ich hatte vorgezählt. Ja, genau, das Scheitern schmerzt dann halt umso mehr. Das ist ja auch das Gleiche wie dann auf der Bühne, ne? Wenn du ein Theaterstück von irgendwem anders dann zum Besten gibst, aufsagst, dann kannst du immer sagen, ja okay, das stand aber so im Skript, im Drehbuch. Ja. Kann ich halt nicht, aber ich bin da auch Control-Freak, so, das finde ich ganz gut daran. Und dass ich tagsüber allein bin, finde ich auch super. Da kann ich auch viel ausblenden. Den Haushalt zum Beispiel. Das ist schön. Und dann einige behaupten das ja vom Joggen, das sollen die auch ruhig so machen, dass du dann in so einen Rausch kommst und das kann auch passieren. Und dann ist Schreiben ganz, ganz toll. Mhm. Und dann weißt du auch wieder, wofür du das machst. Vielleicht für Leser, aber im besten Fall für dich. Genau dieses, dass du nicht viel dazu brauchst, du musst eben dann in dem Punkt nicht rumwarten und bis die Backline abgebaut und aufgebaut und sonst was, bevor die oder dich stundenlang darum streiten, ob die euer Drumset benutzen dürfen oder ihr deren und ob ihr das halt nicht. Natürlich kannst du auch, wenn du auf der Bühne stehst, im Stau stecken bleiben oder dergleichen, das passiert auch, aber. Ja, bist du eigentlich angewiesen auf sonstige Lohnarbeit? Momentan nicht, ist das Holst, aber es passiert zwischendurch auch immer wieder und. Und dann mache ich aber wirklich lieber was dem Schreiben fern ist. Also, wo du dann wieder neue Inspiration bekommst. Ja, im besten Fall schreibe ich das dann so, ja. Oder, dass ich mir dann denke, hey, mehr schreiben, dass ich das nicht wieder machen muss. Kneipen putzen. Ja. Ja, das macht die. Dann freust du dich sehr auf weißes Papier. Ja, klar. Ja. Ja, heute warst du auf der Pferderennbahn, ne? Ich war auf der Pferderennbahn, ja. Ja. Das ist ein weiteres Standbein. Es klappt auch immer sehr gut. Es ist okay gelaufen. Mhm. Nicht die Gewinne, die wir laut Rentenbescheid einfahren mussten, aber wir haben uns auch nicht besonders... Also das Schlimme ist ja, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, aber dass du nicht zum Experten wirst, aber du denkst, du wirst es, dass du keine einfache den da auf Sieg, ne, das machst du halt nicht mehr, sondern dir komplizierte Wetten, dass du dann auch schon mit der alten Garde da stehst und überlegst, ob der Jockey denn das fährt, was natürlich totaler Humbug ist. Du guckst dir also vorher die Pferde an, oder wie? Alles. Ja? Die Jockeys, die Schuhgröße, das Wetter, die Sterne. Aber nur so zum Spaß. Und dann kannst du dir genau 1:28 überlegen, was du machst, wenn du den Viererwetten-Jackpot geknackt hast. Aber der Trick ist dabei, immer nur ganz kleine Einsätze. Und auch nicht ärgern. Und auf die Sex. Mhm. Auch. Ja. Aber das ist der Geheimtipp, den ich jetzt hast du meine Quoten für ewig versaut. Ist natürlich toll, danke auch. Das kann ich mir jetzt abschminken, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen. Und wenn du mit mehreren Leuten hingehst, musst du halt den Trick machen, dass nach jedem Rennen, ach hätte ich mal. Mhm. Jeder, der hätte sagt, muss 50 Cent in die Hätte-Kasse tun, sobald das Wort hätte fällt und dann hast du wieder Einsatz fürs nächste Rennen. Das ist toll. Ja. Ja. Ja, ich war dreimal schon dort gewesen. Und? Doofe Pferde? Nee, irgendwie wurde es dann jedes Mal langweiliger. Am Anfang fand ich es irgendwie eine aufregend fremde Welt und komische Leute, also keine komischen Leute, aber halt. Doch, die sind alle komisch. Ja, komische Leute, komisch. Okay, aber es war halt irgendwie so eine fremde Welt, ne? Mhm. Und da fand ich das super interessant. Aber dann beim dritten Mal war das dann schon wieder für mich wieder gegessen. Lass mich raten, du hast nichts gewonnen. Noch schlimmer. Ich habe gar nicht mehr gewettet. Dann ist es natürlich saulang. Weil ich halt irgendwie auch nicht so der Wetttyp bin. Ja. Ne? Ja, aber dann geht's natürlich, dann wäre mir auch langweilig. Warte mal, ich habe hier gerade ein Problem mit dem Kopfhörer. Ja. Ja. Sollen wir das irgendwie überbrücken oder bringt es nichts, weil keiner mehr was hört? Ja, ich weiß, woran es liegt. Okay. Ah. Was denn? Kann ich helfen? Das Kabel ist zu kurz. Ne? Ah, und das fällt jetzt auf. Nach wie viel Sendung? Ja, das kann mal passieren. Tut dir nicht weh. Sorry. Nee. Scheiße. Hm? Soll ich irgendwas runterschmeißen, damit es sich dramatischer anhört, was du da gerade tust? Ja, so lange ein Lied spielen. Das wäre auch cool. Ja. Jetzt sagst du... Wir können ein Lied spielen, und zwar Mary's Kids. Oder? Du wolltest schon ein Adjektiv sagen. Du wolltest ein Adjektiv sagen. Ein Adjektiv. Was ist denn eigentlich ein Adjektiv? Ein V-Wort, wie du schon sagtest. Ein V-Wort, ja. Es ist ja nicht schlecht, dass du eine Schriftstellerin eingeladen hast. Möchtest du ein deutsches, ein englisches, ein spanisches? Ist mir egal, du kannst alles sagen. Möchtest du ein schönes oder ein hässliches? Das ist mir egal. Was kommt denn da so vor? Du brauchst jetzt nicht überlegen, ich überlege. Wir spielen hier keinen Schach oder sowas, ne? Mich ist keine Spielzüge voraussehen dann, können. Mach Wonderful. Wonderful, okay. Wonderful. Wonderful. Da bin ich aber gespannt, was die Datenbank aussieht. So, was haben wir denn? Oh, guck mal, Dumbbell. Dumbbell, alles klar. Total lässig, runtergefadet, richtig meine. Ja, nee, das ist nur für dich, dass du, die anderen haben das gehört als runterfaden, okay. Ja. Natürlich. Nur du hast es nicht runtergefadet gehört. Jetzt haben wir es den weil verraten, du hier die anderen ne? Boxen hast, ja. Ach so, Mist. Ja. Das klang total smooth im Äther. Ja. Soll ich was sagen, während du dir deine drehst, während ich deine erst gedrehte Aufrufe? Ja, du kannst ja, du bist ja Moderatorin, ne? Ja, du kannst ja natürlich auch die Sendung an dich reißen, komplett total, und übernehmen. Ja, das ist so. Na? Ist so genau mein Ding. Also du wirst jetzt mal zeigen können, was du drauf hast als Moderatorin. Ja, dann frage ich mal zurück. Also Pferderennen war dir natürlich langweilig, wenn du nicht gewettet hast. Deswegen, also es ist natürlich, du musst dir Grenzen setzen. Du darfst zum Beispiel nie über 2 Euro setzen. Aber wenn man gar nicht wettet, ist es stinklangweilig. Mhm. Ja. Das ist klar. Ja. Hattest du wenigstens Freunde mit, die gewettet haben? Ja, natürlich. Ja. Allein geht man da nicht hin. Nein, aber auch man geht auch nicht hin, ohne zu wetten. Ja. So ist das. Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, es ist auch nicht das beste Standbein. Aber ich finde es ganz nett, dass man da, man ist an der frischen Luft. Ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so wie Bukowski, ne? Der ja auch immer so auf Pferde gewettet hat und so. Ich frage mich, wie Bukowski-mäßig das ist, wenn man nicht wettet. Wie das? Ich glaube, das ging schon, also wenn ich mich richtig an die Bukowski-Bücher erinnerte, es ging schon darum, dass er gewettet hat und verloren, wenn man da... Das wäre natürlich eine schöne Bukowski-Geschichte. Der hat doch immer angegeben, wie viel... Hank Chinaski geht auf die Rennbahn und wettet mal nicht. Was für ein Tag. Er kann sich seine Miete leisten. Ach so. Seine Drinks auch. Also die langweiligste Bukowski-Geschichte. Alles gut in Henry Chinaskis Leben. Die Miete überweise ich pünktlich. Was für ein Tag. Ja, ich denke mal, Bukowski ist ja, glaube ich, echt so eine Inspiration für jeden, irgendwie Schriftsteller zu werden. Was waren so bei dir so die Vorbilder? Also kurz zu der Bukowski-Sache mal. Ja. Ich habe es natürlich auch gelesen, so mit 13, 14, fand es auch total spannend und aufregend, aber ich fand... Mit 13, 14 schon? Ja, ich habe... Warst du frühreif? Nur im Kopf. Nee, also schon, weil das halt bei uns rumstand. Also wir hatten jede Menge Bücher zum Glück da stehen, auch noch mit 16, 17 und auch jetzt vor ein paar Wochen habe ich nochmal reingelesen, ist halt... Mir gibt doch keinen, es ist halt monothematisch. Mir gibt doch keinen 13-jährigen nicht, Kind, aber nehmen du die sich Bukowski-Buch. Schon, ich sag mal, ich war schon immer recht groß für mein Alter und konnte dann an die oberen Regal rein und habe auch in den hinteren gestöbert. Es stand nicht jetzt nur Bukowski bei uns rum. Aber, auch die Buddenbrooks. Auch die Buddenbrooks, ja klar. Fürs Klingelschild haben wir das ausgeschnitten. Nein, aber das ist dann irgendwann, das ist, glaube ich, so ein männliches Midlife-Crisis-Ding, dass dann Bukowski-Lesung ist. Ne, also, dass dann... Ich sag mal, nur weil ich zu viel saufe, bin ich noch nicht Charles Bukowski. Das ist, das machen aber viele Herren auch gerne. Dann saufen Huren automatisch bin ich dann so eine Wiedergeburt von Bukowski. Es hat mich auch inspiriert, aber es gibt auch viele andere Bücher, die mich, oder Schriftsteller, die ich toll finde, die mich vielleicht auch inspiriert werden, aber meinen Büchern wird man es nicht anmerken, weil ich nie zum Beispiel, das tut dann auch in der Seele weh, vielleicht auch, kennt man das als Musiker auch, die finde ich ganz geil, aber so werde ich nie spielen. John Irving zum Beispiel, ich werde wahrscheinlich nie ein Buch schreiben, wie John Irving welche geschrieben hat. Aber das ist, finde ich, ganz, ganz großartig, die Art, wie er Geschichten erzählt und was für Geschichten erzählt. Das finde ich toll. Es gibt ganz viele Bücher, die einem natürlich nicht einfallen, wenn man so direkt gefragt wird, Pistole auf die Brust, aber auch, ich habe immer wirklich tatsächlich viel gelesen. Von sobald ich es konnte. Und auch viele Bücher, die ich dann wirklich früh gelesen habe und dann nochmal 10, 20 Jahre später und dann, darum geht's. Und da war ich immer sehr froh, dass es in der Schule nicht abgefragt wurde. Ja. Ich war auch zum Beispiel, lesen in der Schule und dann darüber zu reden, fand ich sowohl in Englisch als auch in Deutsch, fand ich ganz, ganz schlimm, weil die Bücher immer seziert haben und ich hatte da eine andere Meinung zu und also was wir gerade besprochen haben mit Sekundärliteratur, ich finde das immer ganz furchtbar. Ich bin so froh, zum Beispiel, was wir auch gerade gesagt haben, Fänger im Roggen, fand ich ein super tolles Buch und ich bin so dankbar, dass ich das nicht in der Schule durchnehmen musste. Ja, ich auch die nicht. Die hätten es mir wahrscheinlich kaputt gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ne? Fand ich immer alles scheiße. Was bin ich froh, dass wir nur Scheißbücher in der Schule gelesen haben. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir in der Schule überhaupt was gelesen haben. Habt ihr nicht? Doch, bestimmt. In der Realschule? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja, ich war auf so einer komischen Schule, wo einem dann angetragen wurde, nach seinem Latinum noch sein Graecum und sein Hebräikum zu machen, was aber bei mir vorbeigegangen ist. Ja. Ich musste erstmal Schule abschütteln nach der Schule. Das war schlimm. Ja, das ist ja das Ding, dass der heute die Jugendlichen da schon mit 17 studieren anfangen und dann nach 3 Jahren irgendwie Bachelor haben und dann sind sie schon auf dem Arbeitsmarkt. Ja, alle am Taxistand. Ja, oder keine Ahnung, schon im Anzug und Krawatte. Ja. Und haben komplett ihre Jugend verpennt. Ja, das ist aber, ich weiß noch, die 2 Semester, die ich studiert habe, war aber, glaube ich, gerade Studentenstreik. Und wir haben dafür demonstriert, dass es mehr verschult wird, also mehr so in Richtung Bachelor und so geht. Und die armen Dinger, jetzt müssen das ausbaten. Ne? Was ihr da damals in die Welt gesetzt habt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, tut mir leid. Ich habe nur ein Semester mitgemacht, ich bin nicht hauptverantwortlich dafür. Mir hätte es wahrscheinlich gut getan, vielleicht hätte ich es dann durchgehalten, wenn es so bachelormäßig gewesen wäre. Aber so, ich habe so einen ganz kranken Studiengang gemacht, der hieß, den konnte man nur in Berlin machen, der hieß Nordamerika-Studien und der war auch nur, glaube ich, mit 2 Ausnahmen von Mädels gebucht, die mal Au-pair waren und eigentlich Au-pair 2.0 studieren wollten, den Ausdruck 2.0 gab es damals noch nicht, die so, die haben so interessante Magisterarbeiten darüber geschrieben, so über Calvin Klein Unterwäsche. Jetzt habe ich ungefähr angegeben, wie alt ich bin, ne? Aber ja, wie alt bestimmt ist, was du da bei, was bei Wikipedia steht, weil Wikipedia lügt ja nie. Nee, die haben es irgendwie rausgefunden. Ich bin tatsächlich 38. 38? Ja. Ja, Stille. Was heißt Stille? Ja. Ich bin 6 Jahre älter als du. Ach was. Ja, logisch. Siehst aber gut aus, kann danke, man sehen. Danke. Ja, ja und also ich fand Studium war auch nichts für mich. So, das hätte auch jemand ja anders machen können. Aber so einen Studiengang habe ich halt gemacht, aber nicht lang. Ja. So, falls es. Wir haben Sonic Ballroom hast gekocht, hast du schon erzählt. Lange Zeit, ja. Nudeln mit Soße oder? Nee, ich war immer sehr stolz, dass es höchstens einmal nur im Monat Nudeln mit Soße gab, wenn wirklich gar nichts. Da lernt man auch sehr viel über Menschen und Nahrungsmittelallergien. Zum Beispiel, dass dann Leute reinkommen, gerne auch die Tourmanager und sagen, bitte nichts mit Nüssen, nichts mit Nüssen, als hätte man vorgehabt, da was mit Nüssen reinzutun, weil irgendein Bandmitglied eine Nussallergie. Und genau dieses Bandmitglied siehst du morgens sich ein Brot fingerdick mit Nutella bestreichen. Das ist sehr schön. Ja. Da habe ich aber auch gelernt, es sind ja dann geröstete Nüsse im Nutella. Ah. Und da geht es wieder. Totgeröstet, ja. Ja, ja, da geht abgefeuert, es wieder. Ja, ja, da geht es nee, wieder. Nee, das, ja. Da ist es wieder erlaubt. Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht für Bands kochen, muss ich sagen. Mhm. Zwischendurch, ja. Hinderlich dann, wenn du dann das Konzert bleibt, wenn die Band nett ist. Das war eine komische Sache. Vorher, bevor ich gekocht habe da hat man eher so, ist die Band gut, aber ist die auf, dann bin ich geblieben. Und wenn sie gute Esser waren, ja, das kann natürlich vom Musikgeschmack her dann auch mal ganz anders hinkommen, ja. Ja, aber du kriegst halt schon, was wir auch gemacht haben, die haben halt dann zwischendurch, ich koche, Soundcheck und dann essen sie. Und dann haben Leute schon mal zwischendurch angerufen und wie war denn der Soundcheck und dass ich dann vielleicht Konzertbesucherzahlen beeinflusst habe, ja. Ja, das kann sein. Aber für Bands kochen ist meistens toll, außer die Bands sind scheiße. Menschlich. Kann man das irgendwie in... musikalisch, als kann man sagen, jetzt irgendwie so Rockbands sind schlimmer und irgendwelche Dödelbands sind besser oder? Überhaupt nicht. Man hat auch schon Helden zu Idioten werden lassen und umgekehrt, ja. Ja, da schon. Nee, da es gibt halt, also genervt hat es mich immer, wenn du eine Band und eine Vorband hast und dann heißt es ja 18 mal Fleisch und einmal vegan, dann stehst du da blöd mit deinem Budget und ja, aber geht alles. Ja, es ist schwierig, sich dann wieder runter zu kochen, wenn du nicht mehr für 20 Personen kochst, sondern für zwei, das setzt sich dann direkt auf die Hüften, weil du zu Hause dann auch Mannschaftskochen machst, ja. Ja, brauchst du halt kleinere Töpfe, ne? Nee, kleinere, ich bin ein totaler Gegner von kleineren Töpfen. Was bist du? Ein Gegner von kleinen Töpfen, ja. Das sieht traurig aus, es gibt kaum was Traurigeres als einen kleinen Topf in der Küche, finde ich. Das ist so, nee. Ja, das Auge isst mit, ne? Ja, das ist wie kleine Teller, kleinere Portionen. Nein, also das ist... Da gibt es ja so ein veganes Restaurant, wie heißt das? Eukalyptus Orchidee oder mit sowas. Mit OI oder? Ja, sowas, ja. Irgendwie neben dem Plattenladen da am Hansaplatz. Das kenne ich gar nicht. Ja, und da habe ich mal zum Fenster reingeklotzt. Und die haben so, die verkaufen Suppen für 3 Euro in so englischen Teetassen. Ach was. Also so, das habe ich so gesehen, ne? Dann habe ich gedacht, ey, Essen sollte auch nicht nur glücklich, sondern auch satt machen. Ja, genau. Und wenn ich mir so Sachen angucke, dann denke ich mir, ey, da verhungere ich doch vom Gucken. Vom Gucken, ja. Ja. Kriege ich Hunger beim Gucken. Ja, das ist wahrscheinlich die Geschäftspolitik, aber nee, Suppen in Teetassen, sowas sollte verboten werden. Ja, deswegen, auf jeden Fall. Ja, das geht nicht. Ja. Sollen wir wieder mal ein Wort wir machen sagen? Muss. Ja, genau. Oder wir sagen ein Wort, ja. Du hast ja jetzt bestimmt ein, was war das, Akkusativ oder sowas, ne? Ein Akkusativ, ja. Ja. Ein Wie-Wort. Nee, ein Akkusativ, das kannst du nur aus dem Nomen bilden. Ist ja denn das begleitende Wie-Wort? Also, aber wenn jetzt irgendwie Akkusativ, kommen wahrscheinlich die Kassierer dran. Ich weiß es nicht. Warum? Was soll ich denn sagen? Also vom Akkusativ, also da stellst du halt im Satz die Frage nach wen oder was. Ist das richtig? Wen fragst du oder mich oder was? Ich habe keine Ahnung, aber es läuft ja dann irgendwann auf Deutschpunk hinaus. Ich Sag keine doch einfach Ahnung. Ein Wort. Ein Wort. Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ah, da fällt mir, da könnte ein gutes Lied dabei sein. Guck mal, nur für dich. Schleimkeim. Schleimkeim, Wohnzimmerrevolutionär. Machen wir jetzt einfach, oder? Ja, genau. Computer befiehlt. Ja. Es gibt nichts, was mich aus dem Rohr bringt. Es gibt nichts, was mich anstinkt. Was mich aus dem Rohr bringt. Es gibt nichts, was mich anstinkt. Was mich aus dem Rohr bringt. Es gibt nichts, was mich anstinkt. Es gibt nichts, was mich aus dem Rohr bringt. Es gibt nichts, was mich anstinkt. Ja, ja. Wir haben gerade festgestellt, dass wir die gleiche Platte haben. Ja. Oder hatten. Und wir wollen sie nicht, sollten sie nicht öffentlich erwähnen. Wie? Was naja, ist das Problem damit? Wollen wir jetzt, nein. De La Soul war doch eigentlich, Soul, ja. Die Platte war doch eigentlich ganz gut. Sieht auch total schön bunt aus von außen. Ja, es sah gut aus, auch, aber ja. Ich habe es mir selten angehört. Nee, De La Soul muss man sich eigentlich nicht für schämen. Da hat man bestimmt andere Platten ja. In der Kiste. Wo. Ja. Deine erste Platte, das ist immer so eine schöne Moderatorenfrage, da schlage ich jetzt. Weißt du noch, was die erste Platte war, die ja, du natürlich hattest? Natürlich von Karussell, ne? Irgendwie so ein. Natürlich. Von Hans Pesch eingesprochen, irgendwelche. Ach so, mehr. Die, Musikalbum. Ach so. Ich startete ja mit Kassetten. Ja. Meine erste Kaufkassette, die habe ich mit dem Geburtstag gemacht. Weil ihr keinen Plattenspieler hattet. Ja, Plattenspieler kann man später, aber also, wenn du schon von Musik redest, ist ja egal, was so ein Tonträger, ob das jetzt Kassette ist. Ja, okay, oder deine erste Kaufkassette. Mein Onkel hatte damals gesagt, ich darf mir zum Geburtstag eine Musikkassette wünschen. Und dann habe ich so einen Katalog von Gutenberg damals noch, ne? Irgendwie so. Der das noch selbst persönlich rausgegeben hat damals. Ja, ja. Ja. Durfte ich dann irgendwie was auswählen. Ne? Und meine engere Wahl war Nena, nur geträumt, also diese Platte, oder Udo Lindenberg Odyssee. Und was ist es geworden? Es war dann eine weitreichende Entscheidung. Ich habe mich dann gegen die sexy Nena entschieden, dann für die intelligenten politischen Texte. Von und hat es was gebracht? Könntest du die Mädels dahinter mit beeindrucken? Nee, natürlich nicht. Nee. Aber es hat dann doch irgendwie meine musikalische Abzweigung, die du dann genommen hast. Ja, genau. Ja. Weg vom Sex Richtung auf der Nur geträumt waren noch gar nicht so viele Bilder drauf, soweit ich mich erinnere. Auf der was? Nena. Auf der Nur geträumt waren noch keine Tonne. Das hat ja gereicht, dass sie singt. Dass man sich daran erinnerte, ja. Die war ja auch damals immer schon im Fernsehen, hat man sie ja gesehen. Ja. Heiß. Ja. Heiß bis in die damals noch langen Achselhaare. Ja, ja die langen Achselhaare. Die waren länger als jetzt ihre auf dem Kopf, ja. Ja. Genau. Aber das war nicht schlimm, man hat das so hingenommen, ja. Nö, das war ja normal. Ja. Das war ja nur für die Amis dann schlimm, ja. Als er dann da in Amerika aufgetreten ist und die waren das waren nicht gewöhnt. Waren die damals schon so? Die waren damals schon so, ne? Ja. Ja, klar. Die waren da, die haben dann ziemlich Probleme damit gehabt. 84 hatten die schon die, stimmt. Ja. Ja, heutzutage ist das so, da gucken sich die Leute alle irgendwie Pornos an und meinen, sie müssen sich untenrum rasieren. So ist das. Wenn das erste Haar wächst. Ich glaube, Leute, die wirklich dann, ja, dass die gar nicht mehr glauben, dass es sowas gibt wie Schambehaarung, nehme ich an. Wenn ich jetzt aufwachsen würde und meine Sexualerziehung wurde durch Pornos geschehen, würde ich auch denken, ich bin ein Freak. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ja. Das denke ich auch so, aber das ist eine andere Sache. Ja. Das kann gut sein, aber wie sind wir jetzt von Nena auf Pornos gekommen? Vom Axelhaare. Pornos. Axelhaare. Es ging schnell. Ja, Axelhaare, tatsächlich. Ja. Ja. Nee, also wie gesagt, das war halt Udo Lindenberg, ne? Ja. Ja, und bei dir? Wirklich, ich Schallplatte, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, das ist ein bisschen peinlicher. Das war der Soundtrack zu Dirty Dancing. Und sogar die zweite davon, More Dirty Dancing. Wobei die Musik an sich darauf nicht schlecht drauf. Da gab es noch einen zweiten Film, oder was? Nein, nein, es gab, die hatten so viel, verdammt viel Musik in dem Film. Das war doch mit dem Patrick Swayze, ne? Dem Swayze Patrick, ja. Ja. Da konnte, Frieden seiner Seele. Ich hatte mal eine Freundin gehabt, die konnte bei dem Film alles mitreden. Ja. Was also konnten alles, also vom Jahrgang, ich alles. Sag mal, 77 bis 84 können das alle Mädels, wenn sie ehrlich sind. Ich war ganz oft im Kino und habe ihn noch im Fernsehen angesehen, ja. Ich kann das auch. Ja? Ja. Kannst du Sachen gut auswendig, kannst du gut auswendig lernen? Also du kannst jetzt, wenn du irgendwas hörst, dann kannst du sofort wieder rezitieren. Zum großen Teil, wenn es mich interessiert, ja. Vielleicht muss ich dafür eine andere Speicherkapazität im Kopf löschen, aber so Filme sind ganz schlimm. Also Filme, wenn ich die einmal gesehen habe, dann mache ich Leute mit wahnsinnig, dass ich die tatsächlich nicht nur Dirty Dancing fast mitsprechen kann. Ach, ja. Scheiße. Ja, ich weiß. Ja. Ich werde nicht oft zu Fernsehabenden eingeladen. Vor allem nicht, wenn ich den Film schon kenne, ja. Ja, noch eine Frage. Aber Dirty Dancing können sie alle. Wir müssen aber wieder ein bisschen am Thema bleiben, richtig, ne? Und zwar, du machst ja auch Lesungen, ne? Du tourst durch ganz Deutschland, durch Deutschland und Schweiz. Ja. Richtig. Und dann machst du Lesungen, ne? Und ich finde, Lesungen sind eigentlich sowas, wo ich dann immer so denke, die sind ja meistens unter der Woche und dann hockst du dich dann hin und dann hörst du dann zu und dann wirst du ganz müde plötzlich, ne? Ja, das ist der schlimmste Fall. Deswegen ist es auch das. Also ich frage mich, wie kriegst du dein Publikum dazu, dass es nicht einpennt oder dass es irgendwie dann so ein Schlafmodus gerät, so ein Tiefpunkt? Ganz wichtig ist es schon mal, haben wir festgestellt, nicht Lesung auf die Plakate zu schreiben. Ja. Ne, da kannst du mit halb preisgünstigen Tricks arbeiten, wie Leseshow oder sowas. Oder Flatrate saufen. Zum Beispiel, ja, auch das geht, ja. Genau, Freibier für Einhörner, ja. Das ist möglich. Ich glaube, es hat sich ein bisschen gewendet, aber es gibt tatsächlich noch viele Leute, gerade wenn es dann nicht in an Orten machst, wie im Theater sowas, also wir oder ich machen das ja an verschiedenen Orten, von Kneipe bis Theater, bis größere Theater, bis Buchhandlung oder an ganz ungewöhnlichen Orten oder so. Lesung ist immer schlecht, weil die Leute wirklich dann, Autor sitzt da mit Wasserglas und lässt mich wegdämmern. Ja. Naja, ich sag mal, wie bei jeder Sache, wo du auf der Bühne stehst, du musst die Leute innerhalb von den ersten 30 Sekunden haben und dann geht's gut. Deswegen brauchst du einen guten Anfang, einen guten Auftritt und dann dämmern sie dir auch nicht weg. Aber das ist halt die Zeit, wo du. Da gehört auch schauspielerisches Talent dazu wahrscheinlich. Ja, ein bisschen schon. Also du musst sie halt. Du musst ihn halt ganz schnell klar machen, ich will euch nicht einschläfern. Ja, ja. So. Und dann weil geht es mal halt immer bei Büchern, das liest man doch am liebsten im Bett. Ja, die einen so, die anderen so. Aber Leute, die sich schon mal darauf eingelassen haben oder die wissen, das ist nicht so. Und das Tollste ist eigentlich, wenn die Leute, die mitgeschlürt werden zu so einer Lesung, wenn die dann hinterher begeistert sind. Meistens sind es tatsächlich, ich will jetzt nicht sexistisch werden, aber sind es Männer, die von ihren Frauen mitgeschleift werden. Und wenn die dann hinterher, die sitzen erst so mit verschränkten Armen da, lesen und eine Frau. Und wenn die dann hinterher etwas lockerer und aufgelöst, dann habe ich, glaube ich, den Job für den Abend richtig gemacht. Ich muss mal kurz das Mikro, was mir ans Kinn angetackert worden, zur Seite nehmen. Moment. Ah, hier, Zigarette entzünden. Ja, aber es gibt ja, das Ding ist ja, lesen, ich lese tatsächlich auch gewisse Bücher lieber selbst für mich allein und kann dann auch genau wie beim Schreiben abschalten, aber wenn es unterhaltsame Texte sind, ich bin sehr stimmaffin und höre mir das gerne von Leuten, die schöne, tolle Stimmen haben, auch gerne gelesen, vorgetragen, rezitiert ja, an. Dann ist es super. Ja. Ne? Ich bin ja von Heinz Strunk großer Fan. Ja, ich meine, da würdest du aber auch sagen, der hat eine fast monotone einschläfende Stimme. Es ist halt unglaublich toll. Ja, er nuschelt halt auch super, ne? Und wenn du das hinkriegst, dass du eigentlich nuschelst und eigentlich eine schlimme Stimme hast, würde man ja so sagen. Mhm. Aber das ist auch eins der wenigen Sachen, die ich mir als Hörbuch lieber angehört habe, als es zu lesen. Fleisch ist mein Gemüse, weil es halt gerade so, und das kannst, das oder sogar selbst, wenn ich das Buch dann noch lese, die Stimme im Kopf habe. Ja, genau. Dann hast du es, glaube ich, auch wirklich geschafft und das ist dann super, wenn es so klappt. Ja. Und es ist, so blöd es klingt, es ist dann Entertainment. Ne? Und es gibt diesen Spruch, der leider für für das vorgetragene Wort gilt, ob du jetzt ein Referat machst vor deiner Schulklasse, vor deinem Unikurs oder ob du im Bundestag oder sonst was redest, es sind nur 15%, was du sagst, vom Inhalt her, und der Rest 85%, wie du sagst. Ja. Das ist manchmal frustrierend, weil du ja so lange daran geschrieben hast und so weiter, aber so ist das. Und wie sieht es denn eigentlich aus mit Hörbüchern? Zum betreuten Trinken gab es eins, das habe ich im Studio eingelesen, also ohne Publikum jetzt. Ja. Von Ich hatte sie alle, gab es, also es war eine Auswahl an Texten, das habe ich im Sonic eingelesen. Ja, mache ich auch gerne, das ist aber, das ist bei mir, habe ich festgestellt, sehr eine Geschmackssache. Einige Leute sagen, ich lese es lieber selbst, was du schreibst, und andere sagen, ich finde es besser, wenn du es vorliest, oder? So. Ja, es kommt halt immer drauf an, ne? Ich meine, wenn man halt wenn man zum Beispiel joggen geht, ne, dann kann man sich halt ein Hörbuch. Ich möchte mir dann genau ein Hörbuch anschauen. Ja, und kein Buch lesen dabei. Nee. Ja. Nee, beim Joggen Musik. Ja. Das ist auch tatsächlich herausgefunden worden. Wusstest du das, dass man zur Eye of the Tiger tatsächlich am besten joggen kann? das ist tatsächlich wie mit dem Bee Gees Song Staying Alive. Dazu soll man Herzmassage machen, ne? Und, Wiederbelebung. Wiederbelebung, ja. Ja, also genau, ja. Nichts Amoröses, sondern das kann man am besten zum Rhythmus von Staying Alive. Ah ja. Mhm. Und tatsächlich bietet Eye of the Tiger den besten Jogging-Rhythmus, wo man sich nicht überarbeitet oder sonst was, man ist nicht zu langsam. Aber das gehört halt auch zu den Liedern, die eigentlich, wenn man sie 10.000 Mal gehört hat, eigentlich dann irgendwann mal sich von selbst löschen sollte. Ja, das passiert leider nicht mehr. Ja. Nicht in diesem Leben, schätze ich. Aber ich glaube, nach einer halben Stunde Eye of the Tiger rennst du auch einfach weg. Ja. Du versuchst aus deinen Kopfhörern rauszuflutschen. Ich glaube, das ist eigentlich das Ziel. Nee, man sollte es da nicht übertreiben. So, jetzt geht's musikalisch weiter hier mit einer französischen Band. Ach, was französisch? Wer hat das denn ausgesucht? Das war ich. Nee, Sevens wollte ich eigentlich spielen, ne? Ja, genau. The Sevens. Savants, wir können sie Savants nennen. Ja, die kommen aber aus Tübingen. Die heißen Savants. Savants. Savants. Ah, die Anelle, Savants. Die spiele ich aber jetzt nicht deshalb, weil der Musikherausgeber, der Verleger, der Produzent, der Fratz ist von Hulk Records, der auch die Webseite pogoradio.de sponsert. Nicht deshalb, nein. Nee, nicht deshalb, sondern weil ich auch schon vor 10 Jahren ein Interview mit denen gemacht habe und die waren sehr, sehr sympathisch. Ja, das Lied heißt Schwabylon is Rising. Nicht Rising, wie die meisten Menschen. Ja, das war die Band The Savants. Oder Sevens. Savants. Aus Tübingen. Und ja, ist immer noch Pogo-Radio beim Mutterfunk. Neben mir sitzt die Katinka Buttenkotte. Auch immer noch, ja. Ja. Und wir haben uns jetzt gerade irgendwie, ja, sie ist Autorin. Auch immer noch. Immer noch Autorin, ja. Und ja, sag mal was. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Wir haben uns gerade darüber gestritten, wir haben bemerkt, wie die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat, was man jetzt gleich noch im Anschluss für ein wunderschönes letztes Stück spielen könnte, was du dann aber ausfadest. Und das ist ja immer gemein, wenn man Musik mag und dann weiß, die wird dann abgeschnitten. Mhm. Ich finde aber, was mir aufgefallen ist, dass im Radio, seitdem man nicht mehr, also seit ungefähr 10, 20 Jahren, ja, versucht, das mit der Kassette mitzuschneiden. Ja. Seitdem quatschen die auch nicht mehr so viel rein. Stimmt. Ne? Ja. Seitdem spielen sie es aus und das ist auch eigentlich echt nickelig, möchte ich meinen. Ja, früher haben sie in alles reingequatscht. Ja, ist es einem wahrscheinlich aufgefallen. Ja. Aber wir können auch ins nächste Lied einfach nur mal so aus Erinnerungs... ja, aus Sentimentalität. Sentimentalität, aus Nostalgie. Genau, Nostalgie. Quatschen wir einfach mal ins nächste Lied rein. Ja. Ja, also, und das ist die Nummer 1 in den Charts. Wir alle warten drauf. Ja, das war. Weißt du, was Nummer 1 in den Charts ist gerade? Nee, keine Ahnung. Gar nicht. Auch nicht, nee. Nee, nee, aber es erschreckt mich jedes Mal, wenn ich gucke, was in den Charts ist. Da denke ich mir immer, ey, das ist der gleiche Scheiß wie vor einem halben Jahr. Da ändert sich ja kaum was, ne? Ich schätze mal, Helene Fischer mit Atemlos durch die Nacht oder sowas. Ich glaube, das ist noch so eine Parallelwelt. Ich glaube, das finde ich auch immer komisch. Ist gar keine Parallelwelt mehr. Das ist alles ein Sumpf. Sie kommen, um uns zu holen. Das ist alles ein Sumpf. Ja? Ja, das ist alles, die Leute hören Böse Onkels und Helene Fischer und alles. Ja, das alles wollen wir möglichst vermeiden. Ne? Ja. Ja. Darf ich mir da noch was von der Rollins Band wünschen? Oh, ich habe Böse Onkels gesagt. Ich muss jetzt einen Schwedenkräuter trinken und du auch. Böse Onkels. Ja. Was, bei Freiwild muss man ausmachen, ne? Nee, da muss man auch einen Schwedenkräuter trinken. Ja, geht das damit weg? Jetzt. Ist der Punkt damit weg? Ja. Darf ich da noch Rollins Band hören? Das machen wir jetzt nach der Sendung noch. Ja. Mit dem Schwedenkräuter. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das war jetzt hier der Pogo-Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn das heute nicht der 23.04. war oder ist oder noch kommt, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei der Katinka Buttenkotte. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bist herzlich gern wieder eingeladen. 2015, wenn dein neues Buch erscheint. Ja, genau, dann plaudern wir etwas darüber, genau. Und warum es schon wieder da ist. Das war jetzt vor 2,5 Jahren eins veröffentlicht, so wird es laufen. Ja. Kann ich den Titel schon verraten? Ja, und zwar wäre das Leier. Leier? Aha. Finde ich, das ist ein cooler Abschluss. Das ist ein cooles Instrument, ja. Die Leier, genau. Ja. Die alte Leier. Ja, jetzt spielen wir noch ein Lied von einer Band, die heißen Zampano, kommen aus Frankreich und Le Pium. Jetzt kommen die Franzosen. Ja. Okay. Comme homicide,